muss Sie wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Fräulein, auf Wiedersehen, mein Herr. Ich bringe Sie in Stimmung, ich mache noch viel mehr. Wenn in Ihren Werten leben die Dinge auf dich gehen, dann kommen Sie wieder, dann kommen Sie wieder, ich werde Sie verstehen. Meine Medizin heilt alle Schmerzen, denn sie heilt Musik und das ist tipp. Damit heil ich ganz gebrochen Herzen. Auf Wiedersehen, mein Fräulein, auf Wiedersehen, mein Herr. Es war mir ein Vergnügen, ich danke Ihnen sehr. Dieser Abend war so reizend, nun frage ich bitte schön, wann kommen Sie wieder? Wann kommen Sie wieder? Ich muss Sie wiedersehen.